Schlachter und der Schlachtbank bangt. Man könnte meinen, sie vermeiden, dass das Volk wächst und gedeiht. Gib ihm Zuckerbrot und Peitsche, altes sind potent und klein. Gib ihm Brot, faule Spiele, nicht Identität und Ziele. Ist das Credo des Systems der Dividenden und Devisen. Und der Großanleger lacht, wenn er dann Großrendite macht. Wenn Hunderttausende entlassen, bald Millionen ohne Dach. Wenn Rationalisierungsplan und Kommerzialisierungswahn wie einst die Uhren Cholera auf den Eskern aus Deutschland fahren. Wir haben einen Gewinn gemacht in ganz schwierigen Zeiten und wir haben eine sehr, sehr starke Refinanzierungsbasis. Warte nicht, die Zeit verstreicht zu schnell, du musst uns folgen, denn was du begreifen solltest, ist, dass alles hier gewollt ist, das Verschwinden unseres Volkes keine Utopie mehr ist, sondern deutsche Galgenfrist. Das Volk hat Stadt und Kapital in Josef A., es ist egal, wenn unten Kleinkinder frieren, so bleibt es oben noch recht wahr. Seh und sag, das nenn ich Manager Klimbim, ich denk an die Gebrüder Grimm, ich denk an Hexe, die Forstarbeiter Kinder mag. Wir haben sehr früh darauf geschaut, dass unsere Kapitalstärke noch besser wird. Wir hatten vor einigen Jahren 5%, das war auch wenig. Heute sind wir über 10%. Wer widerspricht, bekommt aufs Maul und das Klima wird forciert. Morgen Nazi-Hagel, Hitler-Schauer, braune Infanterie marschiert. Giert der Leser nach der nächsten Sensation, trifft der Loop vom rechten Spuk auf dem Titelblatt den rechten Ton. Den Redakteure, Intendanten, Rotreporter, Provokanten, alle von derselben Gattung, Medienhetzberichterstattung. Medien-Novum, sie täuschen, Medien-Novum.